Als die Nachricht von der Niederlage nach Rom gelangt, bricht nackte Panik aus. In der bislang größten Feldschlacht der Geschichte sind die Römer vernichtend geschlagen worden. Weit mehr als 60.000 römische Soldaten sind tot. Der karthagische Feldherr Hannibal hat die Großmacht dank überlegener Strategie besiegt und steht 400 Kilometer vor Rom. Niemand zweifelt daran, dass Hannibal nun auf die Stadt marschieren wird. Zur Verteidigung sind gerade mal 2 Ausbildungseinheiten in Rom stationiert. Die Lage ist so verzweifelt, dass man Menschenopfer durchführt, um die Götter zu besänftigen. Doch dann passiert das Unbegreifliche. Hannibal greift nicht an. Statt den Sturm auf Rom zu wagen und damit die Chance zu ergreifen, den Krieg zwischen den antiken Großmächten Karthago und Rom zu entscheiden, zieht Hannibal mit seinen Truppen an die Küste. Ein unverständlicher Schritt, über den bis heute in der Forschung gestritten wird. Dazu der Althistoriker Andreas Koring von der Humboldt-Universität Berlin. Er hat geglaubt, dass dieser Krieg, wie viele andere Kriege in der hellenistischen Phase sozusagen zu Ende ist, wenn man eine Entscheidungsschlacht geschlagen hat und gewonnen hat, dann seien auch damit die politischen Ziele erreicht. Die Römer belehren ihn, dass diese Erwartungshaltung und die Realität sich nicht verhalten. Anders als Hannibal glaubt, hat dieser 2. August 216 vor Christus nicht den Sieg gebracht. So verzweifelt die Lage für die Römer auch ist, sie tun nicht das, was jede andere Macht der Antike getan hätte, um Frieden verhandeln. Stattdessen mobilisieren sie die letzten Kräfte und kämpfen weiter. Es ist bereits der 2. Krieg, den Karthager und Römer gegeneinander führen. Den 1. Punischen Krieg hat Rom 20 Jahre zuvor gewonnen und ist seitdem unbestrittene Führungsmacht im südlichen Mittelmeer. Aber Karthago, dessen Territorium in etwa dem heutigen nördlichen Tunesien entspricht, ist nicht am Ende. Im Konflikt um das spanische Sagunt entzündet sich 219 vor Christus der 2. Punische Krieg. Mit seinem Heer tritt Hannibal den legendär gewordenen Zug über die Alpen an. Er versteht sich auf Propaganda, wie etwa die Mitnahme von Elefanten, die militärisch nutzlos sind, aber eine ungeheure Wirkung erzielen. Mit solchen Mitteln will Hannibal Roms Bundesgenossen in Italien zum Freiheitskampf aufstacheln. Das Dilemma für Hannibal besteht ja darin, dass es offenkundig auf Seiten der Bundesgenossen kein Vertrauen gegeben hat in die politischen Ziele von Hannibal. Das heißt, die Bundesgenossen haben eine Abwägung vorgenommen und haben diese Art von Herrschaft, die Rom ausübt in Italien, als das geringe Übel empfunden und haben an der Wehrgemeinschaft festgehalten. Damit scheitert Hannibals Strategie. Zwar kann der geniale Feldherr zunächst militärische Erfolge verbuchen, sein größter Triumph wird der Sieg bei Cannae. Langfristig aber kann Karthago diesen Krieg nicht gewinnen, denn Roms Ressourcen an Material und Soldaten sind weit überlegen. Nach 20 Jahren Krieg muss Karthago einen harten Kapitulationsfrieden akzeptieren. Obwohl Karthago nun völlig von Rom abhängig ist, fordern römische Politiker wie Cato trotzdem seine Vernichtung. Es ist die Paranoia einer Weltmacht, die beim ersten Anzeichen von Aufsässigkeit Gefahr wittert. Im 3. Punischen Krieg ab 149 vor Christus wird Karthago, obwohl die Stadt eine bedingungslose Kapitulation anbietet, dem Erdboden gleichgemacht. Eine völlig sinnlose Aktion. Aber indem Rom das Territorium Karthagos nach dem Krieg nicht wie üblich zum Bundesgenossen, sondern zur unselbstständigen römischen Provinz macht, legt es den Grundstock für ein zentralistisches Reich. Rom wird von der führenden Polis zum imperialen Herrscher. Damit hat Hannibal, indem er Rom in einzigartiger Weise herausgefordert hat, entscheidend zur Entstehung des Römischen Reiches beigetragen.